Wind streift durch deine Haare, die Träne trocknet er nicht. Das Leben hat dich gezeichnet, doch vernichtet hat es dich nicht. Jetzt liegst du da, schmerzgeplagtes Herz, voller Drang und doch wie eingesperrt. Alle Straßen, Menschen leer, als wäre Leben Jahre her. Diese Farben fließen nur dahin, graue Gebilde ergeben keinen Sinn. Leichtes Flüstern, leicht zu überhören, deine Welt, sie schreit in vollen Chören. Abgestellt, Welten, die ich noch nicht sehe.